Ja, jetzt soll es gehen um die Dead End Kids, eine Punkrock-Band, würde ich sie erstmal bezeichnen. Ursprünglich kommen sie aus Freiberg, glaube ich, soweit ich das richtig eruiert habe. Ich unterhalte mich mit Fatima, die für Selviger am Schlagzeug sitzt und auch singt. Die ersten Songs sind so 2018 meines Wissens erschienen und jetzt kommt Ende September eine neue Platte namens The Power of Now raus. Freiberg war ja im vergangenen Jahrtausend schon ein ziemlicher Ursprungsort für so seltsame Punk-Auswüchse. Ich habe noch ein paar alte Ausgaben eines Heftes namens Rattenpress in meiner Fanzine-Sammlung, wo die damaligen Umtriebe genau beschrieben werden in Freiberg. Die Konzerte waren damals noch im Schloss, so 1991 rum müsste das gewesen sein. Die hießen dann so Umsturz im Kinderzimmer, die Bands, oder Atonal. Und spielt für euch die Vergangenheit von Punk eine Rolle oder seid ihr gänzlich in eurer eigenen Zeit, also in der Gegenwart verankert? Wie würdest du das sagen? Also zu Zeiten, wo Punkkonzerte noch im Schloss stattgefunden haben, da waren wir noch Quark im Schaufenster, ne? Das heißt, von der Zeit haben wir aktiv nichts mitbekommen. Aber ich habe aufgehört zu zählen, wie oft wir in Interviews darauf angesprochen werden oder wie viele Erzählungen wir von Altpunkern und Leuten, die älter sind als wir, wie viel wir schon gehört haben. Das heißt, in Gesprächen haben wir immer davon Wind bekommen, aber aktiv nicht miterlebt. Ich würde dennoch sagen, dass uns das irgendwie geprägt hat, weil die Schlosszeit oder generell die Konzertkultur in Freiberg früher ja auch die spätere Zeit beeinflusst hat und somit ja auch uns. Also zu der Zeit, wo wir angefangen haben, Musik zu machen, gab es eine relativ große Kultur, Musikkultur. Es gab viele Bands für Freiberg. Freiberger Größe, also Verhältnisse für Freiberg, gab es damals eine recht große Musikszene, als wir entstanden sind, auch die Jahre vorher und all das, ja, nicht resultiert, aber ist schon auch beeinflusst von Zeiten, die vorher stattgefunden haben und auch Bands, Musiker, die früher im Schloss aktiv waren, haben danach auch, waren auch noch aktiv und mit dem einen oder anderen hatten wir auch Kontakt. Ja, da denke ich auch gerne dran zurück. Okay, dann versetze ich dich jetzt in eine Zeitmaschine, das musst du dir jetzt vorstellen, und beamer dich zurück ins circa Jahr 2010 oder so, wo ich vermute, dass ihr dann irgendwann in dieser Zeit angefangen haben könntet. Wer warst du damals und was war dein Traum von Musik und was gab es damals für Orte in dieser Zeit, die für dich wichtig waren? 2010, da haben wir schon längst angefangen, Musik zu machen. Ich und auch die anderen, wir waren auf einer Schule. Das heißt, wir waren Schüler, wir waren gelangweilt von der Schule. Wir hatten wenig Bock, den Stoff uns reinzupressen, aber wir hatten Bock, uns zu sehen und wir hatten Lust, Musik zu machen und hatten tatsächlich auch Räume in Freiberg, die uns das ermöglicht haben. Und da ist das Pi-Haus ein sehr wichtiger Ort für uns gewesen und auch immer noch. Das ist ein soziokulturelles Zentrum in Freiberg, was es schon sehr viele Jahrzehnte gibt. Früher hieß es Pionierhaus und dort gab es früher einen Proberaum, wo gefühlt alle Bands waren in Freiberg oder dort entstanden sind. Der war miefig, der hat gestunken, aber der war geil und wir haben es geliebt, dort zu sein. Und dort einfach Krach zu machen und so zu sein, wie wir sind. Und das war auf jeden Fall jetzt im Nachhinein betrachtet ein sehr wichtiges Ventil zu allem anderen, was uns angepisst hat. Genau. Ich habe 2010 mit einer Freundin noch im TC gestartet, im Train Control. Da sind wir Mitglieder geworden. Und das hätte ich dann niemals gedacht, dass ich dann für die nächsten 4 bis 5 Jahre eine Konzertreihe mitveranstalte, das Newcomer United, wo einmal im Monat Bands die Möglichkeit bekommen, einfach auf einer Bühne zu stehen und zu zocken. Und das mit der Unterstützung von einer sehr guten Freundin, Moiza, die damals im Pi-Haus aktiv war. Genau, und ich kenne, seit ich 12 bin, glaube ich, das also über mein halbes Leben lang. Ja, das sind so wichtige Räume für mich gewesen, aber auch für die anderen. Was war das? Train Control? War das auch so ein Ort für Konzerte? Ja, das war oder ist immer noch, es gibt es zum Glück immer noch, offiziell ein Jugendclub, beziehungsweise ein Veranstaltungssaal, Veranstaltungshaus, wo Konzerte stattfinden. Meistens eher schwarze Musik, schwarz im Sinne von Gothic und alles, was sich drumherum bewegt, auch viel Metal, Rock, früher weniger mal Punk, aber auch war auch dabei. Draußen vor der Tür, zwischen den Häusern, findest keinen Schlaf, keine Rettung deiner Träume. Stundenlang Gedanken machen, frei von jeder Zeit um die Ecke, hörst du ein Kind vor Schmerzen schreien. Für Menschen wie dich ist das die Medizin. Grausame Realität, Schritt für Schritt. Am Ende deines Lebens erstrahlt kein Licht. Der Himmel wird schwarz, alles verstummt. Jegliche Hoffnung aus den Menschen genommen. Ich habe ja dann diese erste Platte wahrgenommen, so 2018 ist die rausgekommen. Gab es vorher schon Kassetten von euch oder habt ihr vorher schon Sachen aufgenommen? Ich hatte das jetzt vermutet, dass das ja eure erste Veröffentlichung, aber davor, so Kassetten könnten ja schon gewesen sein. Gab es vorher schon was von euch? Es gab Aufnahmen. Wir haben im Proberaum selbst aufgenommen und ich glaube, dass die Aufnahmen, dass es die auch mal auf Bandcamp gab oder auf MySpace. Aber eine CD oder eine Kassette rausgebracht, also bis dahin haben wir es nie geschafft, leider. Was ich sehr schade finde, weil hätten wir damals die Demos irgendwie offiziell rausgebracht, dann hätte ich zumindest immer die Geschichte gehabt, dass ich mit einem gebrochenen Bein oder mit einem Kreuzbandriss da Schlagzeug eingespielt habe. Oh. Aber das blieb leider aus, die Veröffentlichung ist im Nachhinein, glaube ich, auch in Ordnung. Aber da haben wir zumindest unsere Erfahrungen gemacht. Einmal alleine im Proberaum, dann waren noch zwei Bekannte, die uns mal unterstützt hatten im Pierhaus, da haben wir im Pierhaus was aufgenommen. Aber veröffentlicht haben wir das nicht. Das war nicht wie heute, wo man irgendwie schnell was auf Spotify laden will oder auch muss, um präsent zu sein oder was auf Instagram posten irgendwie. Nee, das verschwand dann auf den endlosen, auf dem endlosen Server meines PCs. Ist da irgendwo immer noch. Naja, ist halt auch nicht mehr die Kassettenzeit so richtig gewesen, ja. Die 2010er Jahre. Aber die ist ja jetzt wieder gekommen. Die ist Gott sei Dank wieder gekommen. Auf eurer ersten Platte In deiner Stadt geht's in dem Song 2016 um etwas, was schon in den 90er Jahren Punkbands beschäftigt hat, die Intoleranz, der Hass auf alles, was anders ist. Und 2016 war ja auch ein Jahr, wo so Erscheinungen wie Pegida schon ziemlich erschreckende Ausmaße angenommen hatten. War das damals auch ein Beweggrund für so einen Song wie 2016? Also hat euch das beschäftigt in Freiberg dann, ja? Definitiv, ja, auf alle Fälle. Und das hat nicht nur uns beschäftigt in Freiberg, sondern eigentlich ja in ganz Deutschland. Denn so solche Ausmaßen, solche rechten oder Durchmix, also Aufmärsche, die durchmixt waren von alles, was annähernd rechts ist, ja, da haben Konservative sind mit Rechten mitmarschiert oder Menschen, die sich vielleicht als unpolitisch bezeichnen, sind da mitmarschiert mit Rechten. Und diese ganze Pegida-Bewegung, die haben solche Ausmaße, die hat solche Ausmaße angenommen, dass wir dann 2016 geschrieben haben, um unsere Wut auch rauszulassen. Und das ist eigentlich sehr traurig, dass seit Jahrzehnten Bands Lieder gegen rechts oder alles, was damit annähernd zu tun hat, veröffentlichen müssen, um klare Stellung zu beziehen, um die Themen, die rechts bedienen, um darüber zu sprechen, was für eine große Scheiße das alles ist. Und 2016 gehört da dazu. Da gibt es sicherlich eine Zahl von Bands, die ja Songs gegen rechts rausgebracht haben oder immer noch rausbringen. Und wir gehören da dazu und ich bin da sehr froh drüber. Gab es in Freiberg damals auch solche Aufmärsche, die Pegida vergleichbar sind? Ja, also in Freiberg, ich habe ja zu der Zeit, also zu der Zeit haben wir nicht in Freiberg nicht mehr gelebt, aber da waren auf jeden Fall, wie nennt man das, ein kleiner Ableger von Pegida. Selbst in Freiberg gab es den und den gab es auch sehr lange. Den gab es dann auch in der Corona-Zeit, kamen Montagsspaziergänge dann wieder und hat leider, ich glaube, bis heute nicht so richtig aufgehört. Aber, und das möchte ich hier nochmal betonen, denn darüber wird zu wenig gesprochen, es gibt in Freiberg unter anderem das Bündnis Freiberg für alle, die sich vor einigen Jahren gegründet haben. Und das ist eine Initiative, die sich genau gegen die Rechten da und alles, was das toleriert, ne, sich dagegen stellen und Aktionen planen und gegen Demos veranstalten. Und das ist immer wieder für mich so, ja, eine Glückseligkeit, dass es in meinem alten Heimatort Menschen gibt, die sich dagegen stellen und die für Demokratie und Vielfalt einsetzen. Nun gut, dann hören wir jetzt auch mal diesen Song 2016 an tatsächlich. We'll be right back. Ja, jetzt haben wir 2016 gehört und ja, du hast das jetzt schon kurz angesprochen, auch dass ihr dann irgendwann auch als Band so ein bisschen in verschiedene andere Städte als Freiberg geraten seid. Wie war das dann? Also inzwischen seid ihr, glaube ich, in Leipzig und in Dresden ansässig. Seid ihr da schon damals auseinandergegangen und wie macht ihr das dann mit Proberaum und so? Das ist ja dann doch nicht so einfach, wenn man sich so aufsplittet. Ja, es ist nicht einfach, aber nichts ist unmöglich. Für uns war das damals wichtig, würde ich sagen, dass wir aus Freiberg rausgekommen sind, dass wir aus der kleinen Stadt rausgekommen sind, dass wir in die Großstädte gegangen waren, um neue Leute kennenzulernen, neues Netzwerk. Und trotzdem aber war es eine richtig ernsthafte Option, war es nie, dass wir nicht mehr Musik gemeinsam machen. Es war zu der Zeit damals, rund um 2015, wir haben nicht viel geprobt, das machen wir heute immer noch nicht. Aber uns auflösen stand irgendwie nie zur Debatte. Und so nach und nach so Fuß zu fassen, auch in den Kulturkreisen in Dresden und in Leipzig, das war ja ein schleppender Prozess, weil wir auch oft so die Kleinen, die Jungen waren, die, naja, auch nicht so richtigen Punkrock machen, sondern irgendwas dazwischen. Und ich glaube, viele konnten damit nichts anfangen oder haben uns schon auch hart kritisiert und nicht so wirklich daran, ja, geglaubt, was wir da machen, ne? Also irgendwie die kleinen Kids da, die machen Bullshit-Mucke. Aber wir haben immer unser Ding gefahren. Bis jetzt. Und das finde ich gut. Und auch, ja, aus Freiberg rausgekommen zu sein, war mehr als in Ordnung. Ja, die Punk-Szene ist ja dann doch manchmal hierarchischer oder so informelle Hierarchien existieren dann da doch. Man muss sich langsam hocharbeiten, ja, auch wenn das eigentlich anders sein sollte. Es ist überall das Gleiche. Thank you. Ihr habt ja damals auf der ersten Veröffentlichung auch noch so mehr englischsprachige Songs gehabt und habt so nach und nach mehr deutschsprachige Songs auf den Platten untergebracht. Auf dieser In deiner Stadt waren da zwei Songs, glaube ich, die deutsch waren. Und habt ihr da erstmal auch zu einer für die Songs dann geeigneten Sprache so hinfinden müssen, so langsam? Oder wie ist das gekommen, dass ihr dann doch vom Englischen weg seid ein bisschen? Auch das war ein langer Prozess, so wie eigentlich alles bei den Dead End Kids. Alles seine Zeit braucht und alles sehr organisch wächst. Caro und ich schreiben mehrheitlich die Texte in der Band, schon immer. Und Caro fiel es schon immer einfacher, deutsche Texte zu schreiben. Und ich war nicht mutig genug. Und also mutig genug für deutsche Texte, hatte auch immer das Gefühl, ach ja, ich kann das nicht gut. Und mir fiel es einfacher, in einer Fremdsprache das zu äußern, was ich äußern will, oder über das zu schreiben, über das ich schreiben will. Und hab auch, ich glaube, bei Destroy What You Hate, den Text, den hatte Caro ursprünglich, ich glaube, mich zu erinnern, auf Deutsch geschrieben. Und ich habe den dann übersetzt ins Englische, da hat er irgendwie mehr geknallt. Auch ja, für die Skills, die wir damals hatten, war das irgendwie einfacher, auch Melodien auf englische Texte zu singen. Und von der Rhythmik her war das alles ein bisschen anders als im Deutschen. Und ich finde, es gehört schon viel dazu, einen guten Text auf Deutsch zu schreiben. So, und auf Englisch. Ja, das als Nicht-Muttersprachlerin will ich nicht sagen, ob unsere englischen Texte gut sind oder nicht, aber es fiel mir einfacher, mich dadurch zu äußern und Melodien damit zu verbinden, Gesangsmelodien. Das fällt mir auch heute immer noch einfacher auf Englisch, aber spätestens genau nach Kommando Glitzer haben wir uns gefragt, was soll das nächste Album ausmachen, was wir veröffentlichen, und wir haben uns relativ schnell geeinigt, dass wir es dann probieren wollen, ein deutsches Album zu schreiben. Davon war ich erstmal nicht so begeistert, ne? Aber wir sind da gut reingekommen. Viele Texte von dem Album stammen auch von Caro. Ist auch in der Corona-Zeit entstanden, ist in einer Zeit entstanden, wo auch Findungsphase, Lohnarbeit hat eine große Rolle gespielt, Unzufriedenheit damit und so. Und irgendwie ist uns das, würde ich jetzt auch immer noch sagen, gut gelungen auf der Heiß und Dreckig. Und das ist ein Stiefel, den wir auch jetzt mit dem vierten Album gefahren sind. Und dem habe ich jetzt auch mal einen eher untypischen Song rausgesucht, das ist nämlich Charlie, glaube ich, am Gesang. Der Song Lichtfresser, und die Songs haben ja auch schon musikalisch immer so ein bisschen eigenen Charakter, je nachdem, wer von euch singt, oder denkst du auch, dass das immer so ein bisschen unterschiedlich klingt, je nachdem, wer am Gesang? Also, ist das verteilt überhaupt? Wer singt in wie vielen Songs? Meistens singt die Person, die den Text geschrieben hat. Nicht immer, aber ich würde sagen zu 85%. Weil die Person, die den Text geschrieben hat, das auch am besten transportieren kann. Aber ich weiß, ich wusste zum Beispiel, hat mir mein Bauchgefühl gesagt, bei Isabella, was auch auf dem neuen Album zu hören sein wird, das kann Caro besser rüberbringen. So, ich habe den Text geschrieben, aber sie kann das einfach viel geiler runterknallen als ich. So, ist auch sehr gut aufgegangen. Und Charlie hat den Text zu Lichtfresser geschrieben. Und fürs vierte Album haben wir gesagt, was wird neu an dem Album? Es wird neu auf dem Album, dass Charlie mindestens einen Song singen wird. Das war vor allem Caros und mein Wunsch, großer Wunsch. Und das hat auch gut geklappt. Ich find den Song super stark. Charlie hat eine sehr ausdrucksstarke Stimme, bringt das gut rüber. Auch die Emotion und die Wut. Das geht schon in die Richtung Hardcore-Punk, würde ich sagen. Und wir hören jetzt Lichtfresser. Ja, das war der Song Lichtfresser von den Dead End Kids. Und ja, du selber spielst ja Schlagzeug und singst zugleich. Spielt man dann irgendwie anders Schlagzeug, als wenn man noch gleichzeitig singen müsste und ja, sich ganz aufs Trommeln konzentrieren könnte? Also ja, also singen und gleichzeitig Schlagzeug, das ist ja dann doch manchmal vielleicht Multitasking. Ja, ich würde dir gerne sagen, wie es ist, wenn man nur Schlagzeug spielt, aber ich weiß es nicht. Ich kenne nur, also ich kann mich daran erinnern, dass die ersten 2,5 Jahre, 3 Jahre, als ich mit Schlagzeugspielen angefangen habe, da habe ich nur Schlagzeug gespielt. Das war mit meiner damaligen besten Freundin. Wir haben angefangen, Musik zu machen, waren im Proberaum. Und dann kam Caro dazu, dann hatten wir keine Sängerin mehr. Caro wollte nicht singen. Irgendjemand musste singen, um bestimmte Songs zu covern, damit das funktioniert. Und ich habe das dann einfach gemacht und irgendwie blieb das dann auch so. Und es ist eine schwere Aufgabe oder herausfordernd. Und ich würde sagen, dass, ich weiß nicht, wie das in meinem Hirn aussieht, aber dass, wenn ich Schlagzeug spiele, also jetzt unsere Songs speziell, das manchmal sogar besser klappt, wenn ich dazu singe. Also ich glaube, dass das schon zusammen dann verknüpft ist oder das eine Gehirnareal angeht. Wenn ich Schlagzeug spiele, dann geht das der Gesangsbereich im Hirn an oder umgekehrt. Und ich fühle beim Singen auf jeden Fall immer einen Rhythmus, zumindest intrinsisch. Und genau, ist jetzt nicht so, dass ich nicht auch nur Schlagzeug spielen könnte, wenn ich unsere Songs spielen. So ist es nicht, aber für mich gehört das zusammen. Und ich möchte es nicht missen. Also mir macht das schon auch Spaß. Mir macht es Spaß zu singen und gleichzeitig zu spielen. Würde aber manchmal gerne wissen, wie gut ich noch singen könnte oder wie gut ich noch Schlagzeug spielen könnte, wenn ich nur das eine mache. Ich glaube schon, dass meine Skills da ein bisschen drunter gelitten haben. Oder sich nicht so ausgeprägt haben, wie sie es hätten werden können. Aber hätte, wenn, könnte, ist egal. Da müssen wir mal die Gehirnforschung drauf ansetzen, jetzt, wenn du zu einer Studie bereit bist, wie das funktioniert im Kopf mit dem Gesang und dem Schlagzeug. Sehr gerne. Das MPI kann mich gerne anschreiben. Okay. Ja, klanglich sind die Dead End Kids ja im Metal und im Punk verankert, würde ich behaupten. Wie hat sich das entwickelt und redet ihr in der Band auch viel drüber, wie viel Prozent Metal und wie viel Prozent Punk jetzt in so einem Song drin sein darf? Also gibt es da verschiedene auch so Zugkräfte innerhalb der Band, dass halt der Gitarrist sagt, das könnte jetzt ein bisschen metallischer noch klingen und dann die andere Fraktion sagt, mehr Punk? Oder ist das dann doch, seid ihr in allem im Metal und im Punk verankert, sodass das halt alles gleichermaßen verteilt ist? Ich bin froh, dass wir uns davon verabschiedet haben und das schon vor einiger Zeit, dass das entweder mehr punky oder mehr metallisch klingen soll. Ich würde sagen, wir drei sind musikalisch, also persönlich sehr unterschiedlich, aber auch musikalisch. Caro kommt mehr aus dem Punk, Charlie kommt mehr aus dem Metal, um das mal ganz simpel zu formulieren. Und ich bin auch sehr metallisch sozialisiert, habe in meiner Jugend aber auch viel Punk gehört. Also ich bin so die goldene Mitte und war früher dann auch eher so die Vermittlerposition zwischen den beiden Polen. Und es hat auch da seine Zeit gedauert und musste wachsen, dass wir unseren Weg und unseren Stil finden und wir auch wissen, was wir können und das akzeptieren, dass wir für die manchen eben nicht die Punker sind und für die Mettler nicht die Mettler oder für die Mettler zu punkig und für die Punker zu mettlich, auch da drüber zu stehen und sich davon nicht so negativ beeinflussen zu lassen, das muss das hat seine Zeit gebraucht und mittlerweile wissen wir, was wir können. Also wir wissen, dass Charlie Unglaublich geile Soli spielt, eine geile Leadgitarre. Charlie, Caro, eine super Rhythmusgitarre. So, ich bin vom Schlagzeug her eher so punky drauf, weil für Metal reicht's, glaube ich, nicht. und das so zusammenzubringen, ich finde, das haben wir jetzt vor allem beim vierten Album so hinbekommen, dass es trotzdem variationsreich ist. Und da bin ich auch sehr stolz auf uns, weil wir haben uns damals nicht gegründet, um eine Punkband zu sein oder um eine Metalband zu sein, sondern wir haben Musik gemacht, weil wir Freunde waren und sind. Und daraus hat sich ein eigener Stil entwickelt. Und ohne, dass es vorher klar war, ob wir Punk oder Metal machen wollen. Ja, und auf dem Weg haben wir untereinander, glaube ich, auch viele, mussten viele Kompromisse eingehen. Jeder musste vielleicht mal hier und da zurückstecken, weil es eben jetzt ein bisschen zu metallig klingt oder ein bisschen zu punky oder vielleicht da mal kein Solo rein oder das Gefiedel vielleicht dann doch mal bei einem anderen Song wieder und hier mal auslassen und so. Ja, aber mittlerweile ist das ein rundes Ding. Also rund für uns, dass wir wissen ungefähr, wo es hingehen kann. Ich finde ja auch, dass das auf der neuen Platte schon sehr organisch klingt, halt, dass das die einfach die Dead End Kids sind und nicht halt Punk oder Metal, sondern einfach, es ist halt daraus schon selbst erklärt. Und um das zu illustrieren, haben wir jetzt den Song Angriff der Yogi-Ritter, wie auch immer. Ja, das war Angriff der Yogi-Ritter. Mir ist aufgefallen, dass sich einige Songs auf der neuen Platte um gewisse esoterische Gegenwartsphänomene auch drehen. Ernährung durch Licht, Yogi-Tee, aber auch die Neigung zur Selbstverwirklichung wird von euch in Millennial Crisis zum Beispiel aufgespießt. Zieht sich da ein roter Faden durch die Texte? Also wir leben ja in so einer Zeit, wo Menschen an alles Mögliche glauben, vielleicht auch um diesen ganzen Dauerkrisenzustand so ein bisschen auszuhalten. Also ist es ein Konzeptalbum ein bisschen oder sind das einfach eben Gegenwartsphänomene, die eben da rein müssen, weil sie eben euch beschäftigen? Also konzeptuell ist ja die ganze Aufmachung sowieso. Also Aufmachung, sprich das Artwork, das Booklet, was sich darin befindet, also die Grafik. Das ist schon ein Konzept. Dass die Single-Auskopplungen jetzt zufällig die Themen ansprechen. Nein, das ist nicht zufällig, das ist natürlich schon noch ausgewählt von uns. Aber es handelt sich bei dem Album nicht ausschließlich um Esoterik oder Religion oder Selbstverwirklichung. Aber da kannst du dich auch noch drauf freuen, was für Themen besprochen werden. Aber es passt gut zur Church of Glitter Power, die wir mit diesem Album erkoren haben, die Leute zu uns zu holen und sich unserer Pseudo-Religion anzuschließen. Ja, das ist auf jeden Fall dann möglich, Mitglied zu werden in dieser neumodischen Kirche. Und yes. Was auch möglich sein wird, wird wahrscheinlich dann auf Konzert von euch zu gehen. Ist das schon gut durchgeplant jetzt, die Konzerte, die da anstehen für die neue Tour? Ach nee, das wollte ich noch gar nicht fragen. Ich wollte fragen, was sind so Konzerte aus eurer Bandgeschichte, an die du dich gerne erinnerst, um mal so ein bisschen vielleicht noch, hast du da bestimmte, die dir völlig sofort in den Kopf kommen? Ja, tatsächlich ja. Ich bin bei sowas sonst immer so, boah, ja, keine Ahnung, aber mir fallen auf Anhieb 3 Konzerte ein, die mir unglaublich viel Spaß gemacht haben. Das sind einmal unser erster Auftritt zu viert, damals noch mit einer Freundin am Bass. Genau, Charlie Caro Gitarre und ich am Schlagzeug, im sogenannten Train Control, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Und zwar zum Newcomer United, was ich quasi mitveranstaltet habe. Und das war so schön, weil einfach viele Freunde, Bekannte, auch Familie das erste Mal so auf geballten Haufen da waren und die Hütte voll war und einfach alle happy waren und gefeiert haben und der Support enorm groß war. Und genau das eine. Das zweite war unser allererster Gig in einem Proberaum in Zwickau. Da sind wir damals mit dem grünen VW Passat von meinem Vater hingefahren und voll aufgeregt, das erste Mal in Zwickau, aus Freiberg rauskommen, geil. Und es war nicht gut besucht, aber die Leute, die da waren, die hatten enorm Bock. Und der Veranstalter, der Toni, der macht auch heute immer noch Konzerte in Zwickau, unter anderem das Störfaktor-Festival und ist echt ein super, super engagierter Typ. Und das hat man, also von, ich weiß nicht, wie lange das her ist, das ist jetzt 10 Jahre oder fast 10 Jahre her. Und ich erinnere mich gerne immer noch daran, weil das einfach alles gut gepasst hat. Und vor ein paar Jahren haben wir in Tübingen gespielt, in einem Hausprojekt. Und da sind die Leute so hart abgegangen, dass der Schweiß von den Decken getropft hat. Und es ist eine ebenerdige Bühne. Es war auch so, es war gefliest. Das heißt, man musste ein bisschen aufpassen, nicht auszurutschen. Der Sound war nicht gut, aber die Stimmung war geil. Und das Gefühl des Publikums ist so auf mich übergeschwappt, dass ich auch nach dem Konzert immer noch völlig unter Strom war, was normalerweise eher nicht so ist. Normalerweise sind erstmal so ein bisschen erschöpft und also wer uns schon mal gesehen hat, der weiß, dass auch ich am Schlagzeug mich viel bewege. Also alle Gliedmaßen. Und nach dem Konzert waren zwei Jugendliche bei mir, also zwei Mädels, die gerne einen Stick haben wollten. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und Ich erinnere mich sehr gerne an die beiden oder an die drei zurück, weil es war so ein so schönes Gefühl, junge Menschen, also die noch jünger sind als ich, ne, die gerade in ihrer Jugend sind und gerade anfangen, ein Instrument zu spielen, so zu begeistern und so zu catchen, dass die auf jeden Fall erstmal weitermachen werden, Musik zu machen. Und das ist irgendwie schön. Ja. Was war euer erstes Konzert in Leipzig? Kannst du dich noch erinnern? Oder? Ja, das war, wow. Das allererste Konzert war, glaube ich, im Bandhaus. Es war warm. Es war, ja, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass es sehr heiß war. Und der zweite Auftritt danach war im damaligen Four Rooms. Das gibt's leider nicht mehr. Auf einer Geburtstagsfeier, wo alle verkleidet waren. Ja, war auch witzig. Ja, also wir haben in Leipzig tatsächlich schon relativ häufig gespielt. Danach war es dann, glaube ich, in der Halle 5. Dann mal im Werk 2, im Coney Island Café. Auch auf der großen Bühne im Coney Island. Ich glaube, wir kommen sehr gerne nach Leipzig, wenn ich das so alles aufziehe. Sehr schön. Ja, Leipzig ist ja auch nicht so einfach. Es gibt viele Orte, aber auch halt viel Angebot immer. Und manchmal ist das Publikum auch ein bisschen übersättigt dann halt. Und ja, aber so in Großstädten natürlich. Ja, ist es nicht so schlimm wie in Berlin. Oh, ich habe vergessen, einer der legendärsten Auftritte war immer noch im Fischladen. Ah, das. 70 Leute, die drin standen wie eine Sardinenbüchse. Und Pogo vielleicht ab dem zweiten Lied. Und auch eng, schwitzig, aber saugeil. Ich glaube, das sind so meine Lieblingskonzerte. Ja, der Fischladen ist auch ein relativ großer Saal. Also da. Groß? Nein, das war jetzt Ach ironisch so, ja. gemeint. Ja, sehr groß. Da passen bestimmt 500 Leute rein. Wenn sie sich sehr quetschen. Ja, ich wollte noch einen Song spielen, Hey Du. Und das ist ein älterer Song, glaube ich, von der zweiten Veröffentlichung. Ja. Den hören wir jetzt. YouTube hier, Insta da. Bock zu ficken, schalt es Tinder an. Ey, Ladies, mach mir ein Selfie. Du siehst vor der Kamera, you're the queen. Eine Tonne Make-up im Gesicht, auf der Straße unerkannt. Wundere dich, du siehst nicht aus, wie du selbst. Eher wie eine Puppe, ja, du selbst. Hey du, hey du, was ist los mit dir? Es ist wieder passiert, du hast es nicht kapiert. Hey du, was ist los mit dir? Du bist kontaktiert, du wurdest abonniert. Ich like dein Post nicht, ob du zu Mittag eine Gurke isst, interessiert mich nicht. Ich like dein Post nicht, ob du zu Mittag eine scheiß Gurke isst, interessiert mich nicht. Insta, wann? Jeden Tag. Akku leer, kein Verkehr. Ey Boys, wollen wir ein City? Pumpen immer weiter wie Masri. Wieder passiert, du hast es nicht kapiert. Hey du, hey du, was ist los mit dir? Du bist konserviert, du wurdest abonniert. Ich like dein Post nicht, ob du zu Mittag eine Gurke isst, interessiert mich nicht. Ich like dein Post nicht, welche Zeitung du beim Kacken liest, interessiert mich nicht. Ja, das war Hey Dude, das wir gehört haben. Und ich wollte euch, jetzt waren wir gerade bei Konzerten und so, da bin ich noch ein bisschen zu dieser Frage gekommen, wie ist da dein Gefühl, spielen Sexismus und so männliche Selbstdarstellungskünste, also Leute, die sehr viel Raum einnehmen auf Konzerten, auf Punk-Konzerten spezifisch noch eine große Rolle oder verändert sich da auch was in der Punk- und Metal-Szene? Also spürst du da eine Veränderung? Weil das ist ja auch ein Kritikpunkt doch gewesen, dass die Punk-Szene sehr männlich dominiert war in der Vergangenheit und eine Veränderung ist gewünscht, aber wie denkst du da, wie ist das, wie sind wir da? Also sind für mich zwei Fragen. Das erste, spielt Sexismus eine Rolle? Logisch spielt es leider eine Rolle. Hat auch schon immer eine Rolle gespielt, seit wir Musik machen, davor auch schon. Unsere Perspektive hat sich insofern verändert, dass wir von den jungen Jugendlichen, wo es früher noch nicht so thematisiert war, da ging es fast nie darum, dass wir als Band zwei Mädels in einer Band sind. Sondern es war meistens auf die ganze Band bezogen, dass wir noch jung und klein sind. Also jung, einfach die Jüngsten. Überall, wo wir hingegangen sind, wir waren die Jüngsten. Und dann mit der Zeit hat sich auch unser Wissen und unsere Perspektive, spätestens mit dem Punkt, als wir aus Freiberg weg sind, so unsere eigenen Leben da in Großstädten gestartet haben, mehr Kontakt zu anderen Leuten, mehr Wissen einfach. Und dann haben sich endlich mal, das ist zumindest so mein Gefühl, endlich Bubbles gebildet und Wissen ist mehr in diese Bubbles gekommen über Sexismus, über die Rolle von Männern. Und ich finde das großartig, weil ich manchmal so dieses Gefühl habe, so endlich gibt es Menschen, die mir von der Seele sprechen, so wie ich mich früher auch manchmal gefühlt habe, auch schon als Kind oder als Jugendliche, wenn mir wieder ein alter Sack sagen will, was ich machen soll oder wie ich was zu spielen habe oder wie ich sein soll und was ich nicht sein soll und wer mir etwas zutraut oder auch nicht. Und die ganzen Macker, die es gibt und Prollos, die gehen mir einfach hart auf den Sack. Wirklich. Und ich bin sehr froh, dass es ein Thema ist. Ich bin froh, dass es viele Akteurinnen gibt und Bands, die das thematisieren, die darüber Artikel schreiben, die das in ihren Songs thematisieren. Ich bin unheimlich froh, dass immer mehr Flinter-Personen auf die Bühnen kommen und auch, dass alles so gemeinschaftlich irgendwie angegangen wird. Aber ja, trotzdem gibt es genug Menschen, Männer, aber auch Nicht-Männer, die maßlos grenzüberschreitend sind und einfach sauernervig und nicht wissen, dass wir heute in 2025 leben und dass die Bühnen nicht nur ihnen gehört. Und ich habe so Bock, den Typen in den Arsch zu treten. Also, ne, sprichwörtlich gesehen, aber das ist mir ein großes Anliegen. Und hat sich was verändert? Ja, auf jeden Fall hat sich was verändert. Und da bin ich auch froh drüber. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt, dass das immer wieder diskutiert wird, dass das immer wieder debattiert wird, bestimmtes Verhalten. Manchmal ist es, manchmal kann es sehr ermüdend sein, aber mir oder uns selbst oder mir selbst begegnen immer noch genug Leute, die es nicht können, mit mir auf einer Augenhöhe zu sein, mit mir als Musikerin. Und ja, abgesehen von rassistischen Sprüchen, die auch noch dazukommen, aber die mich unterschätzen oder uns unterschätzen. Und da habe ich richtig Bock, denen das zu zeigen. Auch noch in nächster Zeit. Ja, auf Konzerten sollte es ja auch so sein, dass das so organisch alle sich verantwortlich fühlen, dass alle einen guten Abend haben. Und da, also sollte nicht unbedingt nur Sache der Band sein, aber musstet ihr euch schon dazu verhalten zu solchen Problemen halt? Oder wie geht ihr damit um als Band? Oder habt ihr da einen Umgang? Oder? Wenn Sexismus, es gibt ja verschiedene Formen, wie sich das äußern kann. Aber wir versuchen immer wenn wir vor Ort sind, in einer Location, Konzert oder Festival herauszubekommen, gibt es ein Awareness-Team. Das ist zum Beispiel auch eine sehr positive Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, dass es immer mehr Awareness-Teams gibt, dass sich Veranstaltende eine Platte drüber machen, wie sie ihre oder wie sie die HörerInnen, die Zuschauer schützen, alle, damit sich alle wohlfühlen. Wir machen immer Ansagen auf Bühnen, weil wir wissen, wie es sein kann, wenn das eben nicht so ist auf einem Konzert. Und wir haben keinen Bock, dass auf unserem Konzert mal irgendeine Scheiße im Nachhinein rauskommt. Genau, und wir sprechen das auch, also wir sprechen Leute auch an, wenn wir was beobachten und versuchen, wenn etwas passiert ist, da das in dem Moment die betroffene Person zu hören und zu schützen und auch Paroli zu bieten. Und selbst wenn da ein großer Typ vor einem steht, da habe ich keine Angst, der bekommt von mir ordentlich was gesagt und dann fliegt der raus, im schlimmsten Fall. Und also alles schon erlebt. So, ich wurde auf einem, das ist jetzt nicht explizit sexistisch, sondern hart rassistisch, aber schon mal von einem besoffenen Gast gefragt, ob ich Indianerin bin oder aus Brasilien komme und wo ich denn herkomme und dass ich ja übelst cool gespielt habe auf der Bühne und der hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Dann habe ich ihm gesagt, dass er die Scheißfresse halten soll und sich verpissen soll, bin zum Veranstalter. Der Gast war schon des Öfteren auffällig und ist dann rausgeflogen. Also da gibt es auch eigentlich meistens Support von den Veranstaltenden. Was das also angeht, hat sich das Denken schon gewandelt und das darf nicht aufhören. Die Häuser viel zu klein und Ihr hattet ja schon im Frühjahr jetzt auch Konzerte, seit zum Beispiel im Conner Island habt ihr gespielt, glaube ich, mit 8 Eimer Hühnerherzen. Ja. Und ich glaube, ihr seid auch mit bekannten Gruppen, irgendwas habe ich von den Toten Hosen auch gehört, seid ihr auch mal irgendwann mit aufgetreten. Ja, und jetzt sind ja auch wahrscheinlich bald wieder Konzerte fällig für die neue Platte. Was ist so geplant an Konzerten jetzt auch dann? Zufällig, passend zu den 13 Songs auf dem Album, spielen wir 13 Konzerte und düsen von Oktober bis Anfang Dezember einmal quer durch Deutschland. Also wir sind, ich glaube, das nördlichste ist Hamburg, das südlichste ist Freiburg, Karlsruhe ist dabei, München, Erfurt ist jetzt die Woche dazu gekommen. Wir sind in Osnabrück, wir sind in Mainz und Bonn und wir spielen mal wieder in Chemnitz, da habe ich auch richtig Bock drauf. Unsere Heimatstädte Leipzig und Dresden sind diesmal nicht dabei, aber mal schauen, was noch kommt nächstes Jahr. Genau. Ja, jetzt haben wir schon so einiges besprochen. Zum Abschluss darfst du dir nochmal ein Lied wünschen von einer anderen Band, die nicht Dead End Kids sind. Hast du dir da was überlegt? Ja, ich habe intensiv drüber nachgedacht und es blieb eigentlich nur eine Wahl. Nämlich wünsche ich mir von den Trümmerratten Anarchie und Bildung. Was verbindest du mit dem Song? Die Trümmerratten, die haben eine ganz besondere Schlagzeugerin, nämlich Tüdel. Tüdel ist die Geschäftsführerin von Rilrek. Und mit Rilrek arbeiten wir schon seit dem zweiten Album zusammen und sind sehr gut befreundet. Tüdel ist einfach eine Superwoman und hat sich vor ein paar Jahren Schlagzeugspielen beigebracht, was ich ziemlich krass finde. Und das ist ihre Band. Ja, dann hören wir da jetzt mal rein. Bildung wird mit B geschrieben, Anarchie mit A. Bullenschwein mit B und S und C und W und H. Für das Duden Penny und dann noch weitere zwei. Gibt's geplünderte Pennys, mittlerweile drei. Ohne Anarchie braucht's Bildung. Würden auch schon reichen. Für Anarchie braucht es Bildung. Die Bildung krimineller Vereinigung. Hoi, hoi. Bildet euch, bildet Banden. Noch niemand hat die Welt allein verstanden. Kaufst du 12 Bier vom Kiosk, reicht das Band fürs Nächste. Danach leider nicht mehr. Ganz schön scheiße. Ungerecht, doch das muss nicht so bleiben. Eigentum ist Diebstahl, wenn wir ja Szene zeigen. Für Anarchie brauchst Bildung, Bildung krimineller Vereinigung. Hoi, hoi. Und immer Steine schmeißen, Bücher gegen Kopf würden auch schon reichen. Für Anarchie brauchst Bildung, Bildung krimineller Vereinigung. Hoi, hoi. Bildet euch, bildet Banden, doch niemand hat die Welt allein verstanden. Ja, jetzt sind wir auch am Ende beinahe angelangt. Wir können nochmal die Internetpräsenzen durchsagen. TheDeadEndKids-Glitzerpower.de wäre da zum Beispiel eine, wo man so einiges drauf finden kann. Dann gibt es noch die Bandcamp-Seite auf dem eurem Label realrack.bandcamp.com. Da findet man euch auch relativ leicht mit euren 4 Veröffentlichungen, auch die da auch erschienen sind. Ach so, das Label haben wir noch gar nicht. Ja, wie seid ihr dazu gekommen zum Label und ja, seid ihr da zufrieden? Es gab ja zeitweilig noch ein anderes Label, was mit dabei war, glaube ich. Es war so eine Split-Label-Sache. Genau, das dritte Album haben wir mit Rirek und Backroff Afita zusammen rausgebracht. War ein Experiment. Und seit dem zweiten Album und supportet uns Tüdel. Tüdel ist genau Geschäftsführerin von Rirek. Und wie sind wir zu Rirek gekommen? Wir waren damals händedringend auf der Suche nach einem Label. Und ohne dass uns Rilrek kannte, haben die gesagt, also damals waren es noch ein paar mehr, wenige mehr, haben gesagt, jo, wir machen das mit den Dead End Kids. Und das hat sich zu einer sehr coolen Freundschaft entwickelt. Und das vierte Album macht Tüdel auch mit uns. Ja, die hat da, glaube ich, auch schon viele graue Haare dran verloren, aber Wir würden es auch jederzeit wieder machen. Und das ist einfach eine schöne Verbindung, die auch da organisch gewachsen ist. Also es zieht sich durch unser Bandleben, der langsame organische Wachstum. Ja, dann horcht mal da rein in die Dead End Kids und ich bedanke mich sehr bei Fatima von den Dead End Kids am Schlagzeug und am Gesang und wünsche dann noch gutes Gelingen für die anstehende Tour und natürlich auch für die neue Platte. Kommt die eigentlich als Vinyl auch oder CD? Wie ist das geplant? Die, erstmal vielen Dank. Die Platte gibt es als Vinyl, als Tape, also Kassette und auch CD. Diesmal, weil wir Bock hatten. Oh cool, sogar als Kassette. Ja, sehr schön. Kann man jetzt alles schon vorbestellen. Ja, dann vielen Dank. Und ja, wir spielen noch mehr Musik jetzt natürlich. Jo. Ich bin habe Besuch da, nämlich die Unicorn Partisans. Ja, wir hören mal zu Beginn ein Stück, nämlich The Girl von der Veröffentlichung Dance Fight Glitterize. Da steckt das Glittern drin, das Glitzern. Und genau, das hören wir uns erstmal an jetzt. Thank you. Die Unicorn Partisans, stellt euch doch mal kurz vor und was ihr da genau tut in diesen Einhorn Partisanen. Ja, ich bin Tanja, Benutzpronomen sie oder er, und ich mache Gesang. Nee, Gesang kann man das nicht nennen, also Stimme. Reden oder growlen oder screamen. Das, ja, das ist meine Aufgabe. Und ich drehe ein paar Knöpfe auch auf, was da in der Nähe von mir steht, auf dem Tisch. Immer mehr. Immer mehr, ja, ja, ich übernehme da so Knöpfe. Genau, und ich bin Jean und mache den Sound, die Stücke, also das Backing für die Stimme. Quasi. Naja, okay, das ist tief gestapelt, aber ja. Ja, ich schreibe Texte auch, aber dann machen wir die am Ende zusammen. Also Texte sind auch von Sean teilweise zu teilen. Jein. Geschnitten, genau. Im Prinzip so die Ideen, und dann fangen wir an, so rumzusammeln, und ein paar Sachen sind dann so entstanden. Und am Schluss die Ausformulierung machst erstmal du. Und dann kann ich ab und zu mal nochmal was zu sagen oder so. Und ja, oder normalerweise mache ich zu lang. Und ich mache zu lange Musik. Die Lieder sind ja auch recht lang, von daher ist es nicht ganz unnaheliegend, auch lange Texte zu schreiben. Ja. Ja, wie ist die Idee zu den Unicorn Partisans? Ihr habt ja beide schon vorher auch Musik gemacht, überhaupt entstanden. Also schließt das an Projekte, die ihr vorher schon hattet? Also im Prinzip war der Name erstmal da, die Idee zu dem Namen. Wir fanden Unicorn Partisans einfach total geil und haben das erstmal auf dem Plakat zu einem Konzert gemacht, wo ich dann auch mit. Aber der Name war schon, also irgendwie, das passiert mit MusikerInnen ständig, dass sie immer wieder irgendwelche Namen ausdenken. Genau. Und so, das ist ein cooler Name für das Band. Und die Namen hatten wir schon so irgendwann irgendwie gefunden. Genau, und ich hatte vorher irgendwie so ein Elektronikprojekt, so was ich ja ab und zu mal so gespielt habe, so Sheng Fu. Und da waren schon so ein bisschen Material, und dann war das Ding mit Tanja, dass wir dachten, irgendwie das passt vielleicht mit Growling halt auf elektronische Musik. Das gibt's halt so kaum und so. Und ich fand es immer so geil also faszinierend, diesen Gedanken, das einfach mal zu mischen. Hat ja immer so Kontraste zu mischen, finde ich immer irgendwie, bin ich so ein 90er-Kind. Kontraste zusammenzubringen. So. Und genauso wie dieser Name Unicorn und Partisans, also das eine, ja, Partisans ist halt so eher so härter, und Unicorns verbindet man mit Glitter und so. Und genau diese Mischung versuchen wir auch zu machen und so. Und irgendwann war das so, wurde der Name ein Auftrag irgendwie, und genau. Naja, und ich war so alleinstehende, growlende Person. Growlende. Und ja, und eigentlich The Girl habe ich auch noch in Murmansk gemacht und meine Ex-Band zusammen gespielt. Und das war auch eine von unseren ersten Liedern. Also manche Texte haben wir geschrieben, aber das haben wir so quasi gecovert oder Version gemacht. Ja, und deswegen, klar, hat es Connections. Und Gaspar Schott von Jean manchmal macht bei uns Featuring. Von was handelt denn The Girl so als Text? Der Text ist eigentlich ganz schön simpel. Der habe ich irgendwo aus dem Wut in langer Schlange in Polyklinik in Russland geschrieben. Und es geht um queere, weiblich gelesene Person, die eher punkig ist, also eigentlich lyrische Hero, ist klar. Und die Person ist immer wieder von Eltern mitkriegt, so, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen, weil du ein Mädchen bist. Und ja, das war's eigentlich. Ist ja ganz simpel, aber so mit Beschreibung von Personen, die politisch aktiv ist, und eher so weg von gender-stereotypical weibliche Person ist. So. Kann man sich schon gut mit identifizieren, wenn man selber irgendwie auf dem Dorf aufgewachsen ist und dann Punk gehört hat irgendwann. Und die Eltern sind ja nicht immer begeistert, wenn man plötzlich ganz seltsam aussieht. Ja, ich sehe dann immer dich dann so zwischen den ganzen Hochhäusern in Murmansk dann irgendwie im Schnee und total fuck you! Ja, und letztens, also irgendwie medizinischer Bereich hat mich immer, trifft mich immer. Ich habe mir letztens Einlagen bei Sanitätshaus hier in Leipzig bestellt und der, er ist vielleicht Arzt, ne, hat mir gesagt, ja, und welche Farbe? Das zum Beispiel mögen Mädchen so. Und ich war so, oh, soll ich hier jetzt ausrasten? Ich nehme Petrol. Ja. Ich nehme dann Pink. Ja, solche Klischees sind natürlich hartnäckig. Ja, ihr habt doch ziemlich viel live gespielt jetzt, auch in den, der Zeit, seit ihr existiert oder so. Hat das eure Musik auch nochmal verändert jetzt? Also, oder auch wenn ihr dann dran gegangen seid, Stücke aufzunehmen, hat das die Musik vielleicht auch eher verändert? Oder ja, wie hat sich die Musik überhaupt verändert, seit ihr jetzt zusammengekommen seid? Also ich würde mal sagen, also wir hatten viele Pläne für 2020. 2019 haben wir uns gegründet. Dann haben wir halt in dem Jahr schon ziemlich 30 Konzerte gemacht. Das war echt unglaublich. Also echt so. Zwischen ganz bei ihr schon angequetscht. Und dann 2020 hatten wir ganz viele Pläne und so. Und dann kam halt Corona und dann haben wir halt irgendwie quasi ja gar nichts live, beziehungsweise halt nur von zu Hause. Und das ging halt ganz gut mit uns, weil wir so elektronisch sind. Also im Gegensatz zu ganz bei ihr schon, wo ich Schlagzeug Spiele und so, weil das eben auch von zu Hause aus dem Wohnzimmer ging und so. Und dann haben wir das, und weil wir gemerkt haben, es gibt eine Ansprache, also das heißt irgendwie einen, ja, so eine Art Dialog, Monolog-Dialog, ja, was halt besser ging als mit Kaspar Ehrschott. Und deshalb haben wir irgendwie mehrere Streams gemacht und das war echt ganz gut. Und nach dieser Zeit haben wir dann unser erstes Konzert und dann wussten wir auch gar nicht mehr, wollen die Leute das überhaupt noch? Gibt's da, also was sind wir überhaupt? Aber gibt's, ich denke, virtuell? Wir haben Sound auch geändert. Also weil ja, wir so zwischendurch mal den Effekt bestellt, ausprobiert, zurückgeschickt, keine Ahnung, so, ne, war noch ein bisschen Zeit, so ein bisschen Sound besser zu machen. Und im Studio hast du alles so noch, ich weiß nicht, wie es das alles heißt, rechts, links irgendwie ausgeglichen. Und so, ja, genau. Ja, und dann quasi nach dem Studio, das ist immer so, nach dem Studio ist immer vor dem Studio, das heißt, wenn ich mir jetzt die Sachen, oder wenn wir uns die Sachen anhören, mir geht es zumindest so, dass ich dann immer merke so, oh je, also das war quasi so, das ist jetzt so die Basis und danach fing eigentlich nochmal an so, oh, das noch, das fehlt noch und das noch rein und so, und jetzt haben sich die Stücke tatsächlich beim Live-Spielen halt irgendwie, wo wir jetzt wieder mehr und mit mehr Erfahrung und mit den Recordings dann gespielt haben, dass viel mehr Melodien noch so da reingekommen sind, also so kleine Nuancen und so. Mhm. Und irgendwie, ja, ist das Studio auch immer so, um auf einmal so eine Klarheit zu haben. Dann ist das auf einmal da und man hört sich dann immer an und dann von da aus gibt es dann irgendwie, ich weiß nicht, wie so eine Etage und dann geht das dann weiter so. Also funktioniert das bei mir so ein bisschen. Und halt durch die Live-Erfahrung total, wo gehen die Leute ab, und das ist manchmal irgendwie so, boah, krass, da schreien und tanzen die Leute wie bekloppt und so, das hätte ich ja nicht gedacht. Und okay, mehr rein so und automatisch irgendwie darauf reagieren. Die erste Veröffentlichung war ja quasi auch ein Demo, ein Live-Konzert, was ihr mitgeschnitten hattet in Kreuzlingen oder einem ähnlichen Ort, glaube ich. Das war die längste, 2 Stunden haben wir gespielt oder so. Gibt es auch ein Video von, glaube ich. Mhm. Sehr beeindruckend, auf jeden Fall schon da. Ein sehr gutes Zusammenspiel auch zwischen euch beiden, was man da so beobachten kann. Der Bürgermeister war da. War ja auch so begeistert wie deine Eltern. Nee, er kam einfach, um zu rauchen, weil es der einzige Ort in Kreuzlingen, wo es erlaubt ist, zu rauchen. Ja. Wo ist dieses Kreuzlingen überhaupt? Bodensee neben Konstanz. Genau. Ja, es ist diese Nachbargrenzenstadt, wo man zu Fuß. Das war ein bisschen Zufall, dass wir das genommen haben, weil die Aufnahme gut war und auf einmal war es so, ja, ihr spielt alleine, ja, ihr könnt 3 Stunden spielen, also okay. Und irgendwie war das auch das erste Mal, wie die Leute so dermaßen abgefeiert haben und die ganze Zeit getanzt haben. Und dann weiß ich nicht, dann gab es diese Aufnahme und dann war es so, komm, lass machen so. Ich habe euch ja zum ersten Mal irgendwo in der Gießer 16 gesehen, das hat mich auch sehr beeindruckt, und da war ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen euch beiden, so, weil ihr euch dann auch immer so, genau wie bei Guts by Earshots, das eigentlich so ein bisschen, dass so ein ja, Austausch während des Spielens halt so zwischen den Protagonisten, ProtagonistInnen ist und so. Das war unser erster Konzert eigentlich, nach 3 Proben. Ja, das war sehr überzeugend schon, würde ich sagen. Das war auch das Ding, das war genau dieses, was ich am Anfang meinte. Wir haben den Namen draufgeschrieben und wir hatten noch keine Stücke. Und dann haben wir erst die Stücke gemacht und haben gemerkt, wir hatten eineinhalb Wochen, um irgendwas zusammen zu basteln. Und dann war dieses Konzert. So sollte das nun mal sein mit einer Punkband. Also, genau, das ist der punkige Ansatz da dran. Und genau, sowieso ist ja völlig egal, welche Musik man macht, ob man irgendwie Elektronik, Folk oder sonst was macht. Ich finde, der Punk da drin ist irgendwie, für mich ist immer wichtig, also das heißt, es ist eher nicht der Musikstil, also Punk ist nicht für mich der Musikstil, sondern wie man diese Sachen angeht, und man kann auch punkiges Radio machen. Und also das heißt, wie dieser DIY-Gedanke und einfach das zu behaupten und einfach zu machen. Und ich meine, ich komme vom Schlagzeug und ich habe, keine Ahnung, ich habe diese Maschinen irgendwie, ich mache alles mit Hardware, ohne Computer und so, und irgendwie da sind mich reinzufuchsen und so, aber ich kann nicht sagen, es ist dann immer so, ja, auf Sicht fahren, und ich habe wenig Background jetzt so, wie diese Dinger wirklich funktionieren, sondern einfach machen. Und und das andere ist irgendwie bei dir ja eben auch, also von wegen, du übernimmst auch immer mehr Knöpfe und so, und das ist halt auch so, was du meintest, von den, ja, dass wir interagieren und Tanja auch immer mehr eingreift, und das finde ich auch geil. Macht das auch Spaß? Du spielst ja schon seit ungefähr 28 Jahren oder länger bei Gaspar Irschaut auch Schlagzeug und so. Sich in diese elektronische Welt, da ist das nochmal was ganz anderes dann. Ich meine, das ist ja auch so eine Art Rhythmusinstrument häufig. Also mir fehlt irgendwie, oder mein Schlagzeugspielen definiert sich immer nur, dass ich irgendwie mit Menschen Schlagzeug spiele. Ich habe gar keine Faszination für Schlagzeugspielen alleine, und es lebt immer so mit Tönen. Und dann habe ich irgendwie 2000 oder sowas, habe ich angefangen mal mit so kleinen Sequencern und so weiter, so, wo ich gemerkt habe, boah, ich brauche Töne, ich will mich mit den Tönen aus. Und natürlich der Rhythmus, und lustigerweise bei Unicorn Partisans lasse ich eigentlich hauptsächlich nur einen Rhythmus durchlaufen, den ich dauernd irgendwie zwar tweake oder sowas, aber im Prinzip mache ich gar nicht so viel Rhythmen, und weil mich der Sound viel mehr interessiert und oder mir das total Spaß macht, irgendwie das auszuleben. Und das mache ich natürlich bei Gaspar Irschaut über das Cello, aber ich kann dann halt nur so sagen, ja, kannst du mal mehr das machen und so, und da kann ich es einfach machen, so, ne? Aber es war schon so eine Herausforderung, das zu behaupten und tatsächlich auch zu machen, und das ist auch jedes Mal, wenn die Leute so, also es mögen so, das berührt mich im Moment natürlich noch fast mehr als bei Gaspar Irschaut, weil ich es ein bisschen gewöhnter bin, und andererseits denke ich immer, ja, das spiele ich Schlagzeug, und das ist dann so eher die Musik, die wir zusammen, Tanja und ich, erfunden haben, so, und das ist schon immer so, wow. Genau, wir müssen nochmal Musik hören auch, und da wollen wir vielleicht nochmal auch ein Stück von der ersten EP hören, und dann habe ich mich auch gefragt, die Texte sind ja oft in russischer Sprache auch, wie sehr sind auch persönliche Erfahrungen dann noch so Gegenstand, die du in Russland gemacht hast, Gegenstand in den Texten? Naja, es ist auf jeden Fall über meine Erfahrung, und ich muss sagen, dass ich seit ich 16 war oder so, bin ich irgendwie oder war politisch aktiv in Russland, und es gab auch Artikel in irgendwelchen norwegischen sonst was Website, so 24/7 Activist, das war ich. Also über mich, und ich kam auf jeden Fall aus dem Bubble von so Anarchistinnen, Menschenrechtler, Journalistinnen und so weiter. Und deswegen, was jetzt passiert, das betrifft mich total. Also die Freunde von mir sind wo auch immer auf der Flucht oder im Gefängnis. Und ja, deswegen ist es... ich wollte, als ich umgezogen bin, irgendwie weniger so über Russland was zu machen, weil ich dachte, das definiert meine Identität nicht, und oder ich will mich so nicht sehen, aber jetzt irgendwie ist die Zeit, eher darüber zu reden. Deswegen, klar. Und eigentlich, ich mag auch in Musik oder ich mag auch viele Bands, wo Mischung von Sprachen gibt. Und am Anfang habe ich immer so gesagt, naja, auf Russisch will ich nicht schreiben, nur auf Russisch. Und dann irgendwann hat dann Joe das ein bisschen durchgesetzt. Es ist auch cool so, aber das war ein Weg auch dazu zu kommen. Wir wollen mal ein Stück anhören, Everybody is Arrested. Das handelt ja wahrscheinlich dann auch von den Erfahrungen, eben Freunde an Gefängnisse zu verlieren vielleicht. Ja. Großartiger Song, wenn auch über ein krasses Thema auf jeden Fall. Ja, ich werde das schon kurz angesprochen. Du hast vorher auch in Murmansk bei Prinozhdeniek Miru, wie auch immer, gesungen. Ja, Murmansk, was ist das für eine Stadt überhaupt? Hat man da kaum eine Vorstellung von hier? Ja, das grau, riecht nach Öl und Fisch, weil es eine Hafenstadt. Und die ist in Arktik, also Maximum West, Maximum Nord, die größte Stadt, also größte arktische Stadt eigentlich. Und liegt nahe zu Norwegen und Finnland, also nähe zu Norwegen und Finnland als irgendwas anderes in Russland, weil man mit 4 Stunden Auto nach EU kommen kann und die andere größte Stadt, Petrozavodsk, ist 800 Kilometer. Ja, und die ist dann 300.000 Menschen groß und ganz schon so Kulturzentrum war vielleicht oder ist, weiß ich nicht, weil die ganze Austausch da viel präsent war mit EU und viele Festivalen, viele auch verschiedene Szenen, KünstlerInnen und so und auch irgendwie Uni, ja, so. Jetzt ist ja Finnland und Norwegen, die hatten ja auch immer sehr gute Punk-Szenen. Hat das auch so ein bisschen abgestrahlt auf Murmansk oder ja, hat Murmansk irgendwann eine Punk-Szene entwickelt und wann vielleicht? Bevor ich das erinnern konnte. Also das ist auf jeden Fall, hat viel Einfluss und ich denke, wir haben auch viel Musik da mitgekriegt, von der Grenze mitgebracht und auch die Bands und auf jeden Fall hatten wir ganz schön große Punk-Szene. Also als ich noch klein war oder habe angefangen Punk zu hören, da waren schon ganz schön viele Punks und politische Punks, die auch so Demonstrationen gemacht haben. Und dann, als ich da mehr aktiv war, da hatten wir einen eigenen Club und weiß ich nicht, war ganz schön groß, also ganz schön nicht nur musikalisch, aber auch politisch unterwegs. Und die sind immer noch da, irgendwo, irgendwie. Also ist so Wegzug auch nicht so ein Problem, weil ich stelle mir das schon als sehr dezentral gelegene Stadt vor, dieses Murmansk, und denke, dass die Leute dann vielleicht doch irgendwann nach St. Petersburg oder irgendwo hinziehen, wo sie ein bisschen näher irgendwo an was, aber gut, an Norwegen ist man ja auch nah dann. Ja, also das ist auch, ist egal, wo Leute ziehen um und das ist normal und wir haben... hatten da ganz schön viel Austausch auch mit Petrozavodsk und St. Petersburg. Also für uns ist immer kein Problem, einfach in den Zug einzusteigen, 28 Stunden nach St. Petersburg zu fahren. Da irgendwie ist ja... Shopping. Und auch Apatity ist 180 Kilometer von Murmansk. Die hatten echt so coole Hardcore-Szene da. Es ist eine Kleinstadt, aber so Akademiestadt, weil da so Cola Scientific Center war und da ist ja voll coole Szene, coole Garagenkonzerten und alles mögliche. Deswegen, nee, was Szene angeht, ist auf jeden Fall ganz schon da und ja, wir haben auch da pionierweise irgendwelche Queer-Punk-Festivals gemacht und so. Cool. Shang, du hast auch erzählt, dass Guts per Earshot da auch mal gespielt haben. Wie seid ihr denn da hingekommen damals? Ja, es gab so einen Austausch mit Leipzig, irgendwie mit Agro, wo du... Naja, wir hatten einen Verein, Humanistische Jugendbewegung heißt es, Foreign Agent Status, muss man sagen, hatte. Wir mussten das liquidieren, aber wir hatten viel mit Rosa Luxemburg Stiftung einfach marginalisierte linke Projekte gemacht, so Festivalen und Sommercamps und ja. Dementsprechend gibt es immer wieder Leute, speziell in Leipzig, die halt, ich war auch damals in Murmansk, da gab es, weil es gab so einen Austausch. So, ne? Und das war, und Guts per Earshot wurde halt dann einfach gefragt von jemandem, die halt in Leipzig auch unterwegs war und die meinte so, ja, das wäre, wir machen so einen Austausch zu DIY und das wäre doch super, wenn ihr dann, und ja, ich alles, ja natürlich, klar, sofort. Und aber es war dann auch spannend und es war auch das erste Mal, also für uns in Russland zu sein und so, und das letzte Mal. Und es war auf jeden Fall spannend damit. Da fing das schon an mit Militärpolizei und so weiter. So, für uns war das alles unglaublich und völlig Kulturflash und andererseits eben so eine geile Punk-Szene, wo aber diese Absurdität, wo halt irgendwie man sich so die Nischen sucht, wo zum Beispiel die Punks sich irgendwie im Jazzclub unter dem Hotel... Icebreaker. Der Icebreaker ist der Name von einem Club, aber Park-In, ja. Genau, Park-In. Und unten drin war ein Club und da sind quasi Punks dann zu unserem Konzert gekommen und haben erzählt, so, das war, und das haben wir dann auch erlebt, wie dann irgendwelche Mipos, also Militärpolizisten, dann rein wollten mit den Knarren und so. Dann kam dann der Chef davon und meinte so, nee, ihr dürft hier nicht rein, nee, ohne Waffen, nee, auch nur ohne Waffen und ohne Stiefel und so. Und die Punks waren dann so da drin und ja, quasi... Ja, ich weiß nicht, vielleicht so ein bisschen so, wie ich das manchmal so, was weiß ich, in der DDR, wo in Kirchen dann, was weiß ich, Punk-Konzerte waren oder sowas. Also so eine skurrile Mischung, dass irgendwie die Subkultur sich irgendwie die Nischen sucht, die es gerade mal so gibt und das einfach so nimmt, so, ja. Ja, Murmansk auch ein militärischer Stützpunkt, ein Hafenstadt. Mhm. Und was wollte ich noch fragen? Da ist alles Atom. Mhm. Atom-U-Boote, Atom-Icebreaker, Atom-Kraft, also alles Mögliche. Aber nicht alles in Murmansk, weil der ist nicht Militärhafen, ist in der Nähe dann die geschlossene. Wir wollten noch ein Stück hören. Panoptikum, kannst du darüber was sagen von der PMK-Band, dieser Gruppe? Ja, Предупреждение к миру. Peace Enforcement, mein Ex-Band. Peace Enforcement ist der Name von Special Military Operation von Russland in Georgien 2008. Also wir haben viel Krieg auch reflektiert und Panoptikum habe ich auch geschrieben, nachdem ich Foucault gelesen habe. Und Rashod, der auch auf dem Vokal ist, der war auch 8 Monate im Gefängnis. Und ja, das haben wir, das geht eher so um diesen Kontrollstaat und Überwachungssystem und auch so, dass wir alle irgendwie Nummern haben und Statistiken und wie man so mit diesem Überwachungsstaat umgehen kann. Ziemlich kalte Stadt, so stelle ich mir das auch vor im Winter. Werden die Winter da auch richtig kalt? Nee. Doch. Nee, weil da eigentlich im Vergleich von so kontinentalen Sibirien nicht so, weil da die warme Strömung von Golfstrom noch kommt und den Hafen ist eisfrei und deswegen ist ja irgendwie, naja, also minus 30 ist normal, aber minus 50 gibt's nicht. Also es ist einfach unmöglich. Also minus 41 war so Rekord von Minimum und normalerweise kommt nicht runter. Ist einfach lang. Es fängt an so im Oktober und bis dunkel April. Dunkel wahrscheinlich auch. Und dunkel auch, ja. Lang jetzt. Und dunkel. Da entsteht dann solche Musik vielleicht auch. Ja, zu helleren Gefilden jetzt vielleicht. Ihr wart im Sommer, glaube ich, auch in Griechenland auf Tour. Erzählt mal ein bisschen davon, vielleicht um mal woanders hin. Das ist ja auch was, was Guts by Earshot ganz extensiv gemacht haben, eben so Touren und auch so zurückzugreifen auf so ein internationales Netzwerk von Squads und Orten, eben unkommerziellen Orten. Ja, wie war es in Griechenland? Wir kamen nach einem Jahr, wir waren auf der Kreta erst und wir haben gespielt ein Rosanera draußen und das ist quasi so eine Terrasse und unten ist die ganze Touri-Meile und super geile Sicht, wo unten sitzen Leute voll im Weiß, trinken Wein und wir haben da gespielt so mit warm, coolen Wind und so einfach skurril. Dann ist auch Polizei dazu gekommen, aber irgendwie, ja, war mega cool und eigentlich einfach wie Leute abgegangen sind und wie sie dann zu uns gekommen sind und haben gesagt, ist das überhaupt möglich? So, weil sie sagen, wir haben zu wenig hier Musik, wir brauchen so dermaßen dieses Austausch, weil irgendwie ja klar, die traditionelle Musik und Hip-Hop-Szene ist auch da ganz schön entwickelt, aber so irgendwie so coole gemischte sonst was und ja, und auf jeden Fall beim Gefühl, wir haben weiblich gelesene Personen, Flinter-Personen, queere Menschen da, mega empowernd, weil wir ja klar auch Statements machen von der Bühne und haben auch so Männern vorne gesagt haben, so mach mal Platz ein bisschen, es war genug so 3 Stunden, Cis-Macho-Rap, komm schon. Ja, also war cool. Und in Athen haben wir auch so in einem so queeren Setting gespielt und ja. Das ist so etwas, was sich getan hat und in, also die Kontinuität auch so mit Gaspar Irschot immer wieder in Griechenland zu sein und den Austausch auch zu suchen, was ja total beeindruckend ist, eben zum Beispiel diese Situation in Chania, wo wir da, wie du beschrieben hast, gespielt haben. In Heraklio haben wir irgendwie also wirklich in der Innenstadt, also hier in Leipzig wäre das hier, wie heißt der Platz, also so wirklich direkt am Bahnhof. Wilhelm-Leuschner-Platz. Ja, so. Und dann hängt man einfach irgendwie anarchistische Parolen, was heißt Parolen, also Forderungen auf und irgendwie dann ist das ein Soli für Gefangene und das wird dann einfach klar gemacht und die Bullen, also in Griechenland ist es ja super repressiv einerseits, andererseits ist es aber auch so, dass die Anarchistinnen halt auch immer noch so eine Macht haben. Was heißt eine Macht? Also das heißt irgendwie, die Leute gehen vorbei oder irgendwie sie bleiben auch stehen und es gibt einen gewissen Respekt davor. Also es ist irgendwie so, Anarchismus ist einfach in der griechischen Gesellschaft, egal wie konservativ das zum Teil ist, ist aber auch so gleichzeitig die vom Faschismus befreit haben, also die entscheidenden Schritte gemacht haben. Und insofern gibt es schon, merkt man schon immer noch, auch bei konservativen Leuten ist es halt nicht so, dass Anarchismus, Anarchistinnen irgendwie so völlig marginalisiert als irgendwelche Terroristen sind, sondern sie wissen schon, dass das auch Forderungen sind, die nicht völlig bescheuert sind oder so. Und das ist schon ein Riesen, also Faszinosium, schon immer irgendwie nach Griechenland zu kommen und zu merken, also im Guten halt. Im Schlechten ist es natürlich auch so, dass es manchmal auch so ein bisschen selbstzufrieden ist und genau, und zum Beispiel, also es gibt ein unglaubliches Makatum in der Szene, das ist unglaublich. Und insofern, ja, fand ich das auch wichtig oder habe ich so auch den Eindruck gehabt, so wir wurden wirklich so auch aufgenommen mit dem Ding, dass wir einfach andere Akzente setzen als Unicorn-Patient. Allein der Name hat schon irritiert und die waren so ein bisschen so, eigentlich höre ich nur Crust und Bar und nur Hip-Hop, aber irgendwie, ja, nee. Und allein schon Tanja, so, dass sie da was zu sagen hat und sie, das gibt's, also wir waren eigentlich immer nur mit Typen-Bands und da, ja, genau. Nee, nicht auf dem queeren Event. Auf dem queeren Event nicht. No. Das war super. Das war geil. Ja, vielleicht noch eine Frage. Mögt ihr eigentlich Techno? Also, weil das ist ja so ein bisschen drin in eurer Musik. Oder man könnte natürlich auch sowas wie so ein bisschen. Ja, Atari Teenage Riot oder solche Sachen da raushören, wenn man wollte. Also seid ihr affin zu elektronischer Musik oder mögt ihr da auch nicht alles? Oder wie geht's euch damit? Ich habe schon so viel geredet, aber ich sag trotzdem mal, also ich habe irgendwann gemerkt, so ich habe mich immer, also ich bin musikalischer Schwamm, aber ich habe auch irgendwann gemerkt, dass ich irgendwie schon in den 80er Jahren, dass ich irgendwie viel DAF und auch EDM-Kram und so weiter gehört habe, das heißt irgendwie immer Tuxedo Moon und so weiter, also immer Sachen, wenn irgendwie irgendwas Elektronisches drin war, auch elektronische Drums, und ich als Drummer habe eigentlich eher immer versucht, elektronische Drums irgendwie quasi umzusetzen also akustisch umzusetzen, was ich aber elektronisch höre. Das heißt Joy Division, New Order und so weiter. Also Sachen, dass ich gemerkt habe, ja, zum Teil, also war Punk, aber zum Teil war eben auch ganz, ganz viel Elektronik und das ist dann in Techno. Also ich war wirklich tatsächlich auf den ersten Cosmic Orgasm, Acid House, besetzte Häuser, irgendwie Partys damals in 90er Jahre. Und genau, aber das neben Punk-Konzerten immer so nebenher. So. Ja, und ich, ich kann nicht so cool so Namen von Bands so raustun aus mir. Ich bin eher so ja, musikalisch ja, Schwamm passt. Und mir ist eher immer den Message und Texte und wie und eine Mischung von Styles wichtig wäre. Deswegen, ja, ich die Polit-Techno mag ich auf jeden Fall. Und ich denke, das passt auch gut zu Demonstrationen oder Alltag. In Russland wird ja das auch als Teil der Gegenkultur so ein bisschen aufgegriffen, so Pussy Riot oder eben Ice Pick zum Beispiel, ja, die auch so elektronische Sachen mit sehr düsteren Messages zum Teil aufgreifen. Mhm. Gefällt dir sowas auch? Oder Ice Pick, ja, oder so? Ja, glaubst du, wir waren auf Ice Pick-Konzert. Was a must. Glaubst du, dass das junge Leute in Russland auch erreicht, Ice Pick und so als eine Art Botschaft? Die ich denke schon. Also eigentlich die Musikszene jetzt auch ganz schön wichtig ist und es gibt viele neue so Polit-Hymne, die alle kennen, also nicht nur aus Techno, aber Ice Pick auf jeden Fall gehört dazu und Pussy Riot gehört dazu, was Menschen hören, was Menschen so auch auf, naja, Aktionen, wer macht das jetzt, früher angemacht hat. Deswegen, ich denke, jeder Protest braucht auch diese Background und das unterstützt und gibt auch Kraft, wenn du auch noch coole Musik mit hast. Dazu habt ihr auch ein paar Hymnen geschrieben, Dance Against zum Beispiel. Was, worum geht es im Song Dance Against? Wir haben die für eine Weile nicht gespielt, wegen Corona, weil wir dachten, dass es klingt irgendwie so komisch, als ob wir so Anti-Corona-Maßnahmen sind wir nicht. Wir haben die geschrieben, als die Idee war, Polizeistationen bei Fusion zu machen. Und das erinnert mir auf jeden Fall viele Situationen und viele Nachrichten, die ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ihr Erfahrung habt, auf einem Konzert zu sein und dann Police Raid zu haben oder Nazi-Attack. Und das ist ja ein krasses Gefühl auch, wenn du, also das traumatisiert dich viel mehr, wenn du irgendwohin gehst, um Entspannung zu haben und nicht in Bereitschaft oder Alarmmodus bist und dann passiert irgendwelche Repression oder Gewalt und das macht viel krassere Trauma und das ist eher Reflexion darüber, dass diese Räumlichkeiten wichtig sind und die müssen wir beschützen und ja.